ist der übliche Kreislauf. Häuser stehen leer, dürfen nicht genutzt werden. Dabei haben wir so viele Möglichkeitsräume und können uns so viel vorstellen, was in diesen Leerständen passieren könnte. Können wir denn euch reden? Na klar. Der übliche Kreislauf ist, Leerstände werden abgerissen und werden letztendlich mit profitorientierten Neubauten, mit Baugrundstücken wieder gepflastert. Und genau dieses Unternehmen Stadt ist seit einigen Jahren auch in Deutschland ein geläufiger Begriff, wenn es um planerische Stadtentwicklung geht. Dahinter steht letztendlich das Verständnis, dass Stadt als Profitraum gesehen wird und die vielen städtischen freien Flächen zugebaut werden und von globalen Investoren oder privaten Investoren letztendlich als eine Möglichkeit gesehen werden, Profit mit der Miete zu machen. Wir sind gegen Leerstand und wollen Leerstand nutzen. Das Problem bei Privatisierung von Stadt ist, dass uns der Stadtraum entzogen wird und wir letztendlich keinen Zugriff mehr auf, in Anführungszeichen, unsere Stadt haben. Es werden letztendlich die Leerstände an den Meistbietenden weitergegeben und damit wird die Entscheidungs- und Planungsfreiheit genau uns Menschen genommen, die den Stadtraum nutzen wollen und ihn nicht weiter leer stehen sehen wollen. Applaus! Die Stadt ist kein Unternehmen. Das ist ihm klar, der sich in der Stadt aufhält. Und wenn man so denkt, dass Stadt ein Unternehmen ist, führt das zu vielen Problemen. Öffentliche Räume werden privatisiert. Es darf nur noch rein, wer Geld hat und den Konsumgedanken erfüllen kann. Die Preise am Immobilienmarkt steigen immer weiter. Und darauf lässt sich die Stadt auch ein und fördert nur noch Großinvestitionen und dadurch auch die weitere Privatisierung. Das sieht man am ECE-Konzern, aber auch am Winterhafen oder am Zollhafen, wo wir noch hingehen werden. Die öffentliche Fürsorge zieht sich immer weiter zurück, die öffentliche Hand. Es geht nur noch um die wenig privilegierten Wirtschaftsakteure. Dass das Unternehmen Stadt und die Entwicklung nicht aufgehen, ist nicht nur logisch nachvollziehbar, sondern man sieht es auch täglich im Stadtraum. Yeah! Dass es überhaupt langfristige Leerstände gibt, wie hier zu sehen, bei gleichzeitig einer hohen Nachfrage an Wohnraum, die wir alle kennen, und den hohen Preisen, die alle zahlen müssen, zeigt es grundsätzlich, was nicht funktioniert am Immobilienmarkt. Die Stadt ist ein Raum der Teilhabe von allen und kein Wirtschaftsgut. Das läuft falsch. Es folgt oft, viel zu oft der Prämisse, quasi Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren. Wenn man geplanten Leerstand als kalkulierten Bilanzierungsposten von großen Immobilienfirmen zulässt, dann bedeutet das nicht nur einen Verlust von Einnahmen an der öffentlichen Hand, sondern eben auch dazu, dass die gesellschaftliche und demokratische Teilhabe von uns allen eingeschränkt wird. Und dass das zu Problemen, Konflikten führt, darf niemanden wundern. Deshalb sollten einfach alle Leerstände, die in Mainz existieren, auch in allen anderen Städten für unkommerzielle Nutzungen geöffnet werden. Denn es ist viel sinnvoller, dass wir die Leerstände mit unseren Ideen und mit unseren Projekten füllen, anstatt sie einfach leer stehen und verrotten zu lassen und dann abreißen zu müssen. Deshalb, Leerstand ist kein Zustand. Danke. Wir hätten jetzt einen weiteren Redebeitrag von der DFGVK. Ich frage mich, gibt es da einen Redner, eine Rednerin? Oh ja, da kommt jemand, sehr schön. Wenn das nicht der Fall ist, dann kündige ich einen Act an. Und zwar den... Nee, da kommt jemand. Da kommt jemand. Ja? Ja? Ja, sehr schön. Okay. Da gibt es nur ein Problem, schlecht zu verstehen. Also dabei da hinten, ich komme da hinten her. Okay. So geht's. Hey. Ich mach's grad hier so. Okay. Muss ich aber direkt mal vorstellen. Okay, jetzt habe ich. Also für uns von der DFGVK ist vor allen Dingen ein Ansatz das Herrschaftsinstrument, das Militär. Es nimmt uns auch unser Recht auf Stadt. Im Juni war hier in Mainz das feierliche Gelöbnis von drei Gruppen. Der Bundeswehr vor dem Landtag eingeladen hatte ein Landtagspräsident Joachim Mertes, alt gedient, wird über diesen Mann in einem Bericht des Südwestrundfunks erzählt. Hauptfeldwebel der Reserve, war in der Mainzer Allgemeinen Zeitung zu lesen. Hoffentlich weiß ich dies als Soldat der Reserve mehr der Verfassung des Landes Rheinland-Pfalz als seinen militärischen Vorgesetzten der Bundeswehr verpflichtet. Schließlich hat Rheinland-Pfalz keine Streitkräfte. Es steht davon nichts in der Verfassung. Trotzdem will Mertes einmal während einer Legislaturperiode des Landtags alle 5 Jahre die Bundeswehr zu einem Gelöbnis einladen, ohne dass ihn dazu jemand aufgefordert hat. Mertes handelt mit seinem Vorschlag im Sinne der Bundesregierung. Im Koalitionsvertrag vom September letzten Jahres steht, wir treten dafür ein, dass das Verständnis für die Besonderheiten des Soldatenberufes zu erweitern und so die breite Anerkennung für den Dienst und den Streitkräften sicherzustellen. Feierliche Gelöbnis zum Beispiel. Also Mertes machte Werbung für die Bundeswehr und außerdem die Bundesregierung will noch eine Verankerung der Bundeswehr in der demokratischen Gesellschaft. Das ist natürlich totaler Quatsch. Diese sogenannte Verankerung ist eine Militarisierung von oben. Der Erfüllungsgehilfe der Bundeswehr Mertes geht noch weiter. Er meint in einem Interview, die Ukraine-Krise sei ein Hinweis, dass die Bundeswehr gebraucht wurde. Offensichtlich will er die Außenpolitik des Bundes mit militärischen Mitteln und die Militarisierung der Gesellschaft. Das geht anders. Außenpolitik geht nur mit friedlichen Mitteln. Ich nehme nur die Freiheit, die politische Klasse auf die Grenzen der Menschlichkeit hinzuweisen. Auch das gehört zu Recht auf Stadt. Krieg ist ein Verbrechen an der Menschheit. Ich will jetzt nicht... Es gibt noch einen Punkt, ein Info, ein interessantes Info, das sicher alles interessieren wird. Augenblick, muss mir jetzt gerade das Blatt holen. In Mainz-Kastell. Okay, nimm mal. Ja. Nun, gib's her. Nächster Punkt. In Mainz-Kastell, in der Ludwig-Wolker-Straße, ist eine sogenannte Storage Station. Darin unterhält der NSA eine der wichtigsten Datensammelstationen in Europa. Im Gebäude 4009 der Station ist der primäre Kommunikationsknotenpunkt der NSA auf dem alten Kontinent. In einem Bericht des Spiegels vom 16. Juni dieses Jahres ist das nachzulesen. Und die haben es aus einem Snowden-Dokument. Snowden schreibt, dort in Mainz-Kastell werden im großen Stil Daten abgefangen und weitergeleitet an NSAler, kriegführende und ausländische Partner in Europa, Afrika und dem Nahen Osten. ein verlässlicher Datentransport und für die vorhersehbare Zukunft gesichert. Zuerst errichten die USA in der, zurzeit errichten die USA in der City, in der Clay-Kaserne in Erbenheim, dem Ort des Hauptquartiers der US-Armee in Europa, das Consolidated Intelligence Center. Dort wird für 124 Millionen dieses Teil aufgebaut. Ich kann nur eines sagen, wir lassen uns nicht beherrschen, weder durch Bundeswehr, noch US Army, noch durch NSA. Keine Militarisierung der Gesellschaft, auch das ist Recht auf Staat, keine Militarisierung. Krieg ist ein Verbrechen an der Menschheit. Dankeschön an die Deutsche Friedensgesellschaft, Vereinigung der Kriegsdienstgegner für diese Rede. Wir machen weiter mit zwei oder ein paar mehr Songs von unserem besten Hip-Hopper von... Eigentlich nur einen Song. Ich bin nicht ganz so sicher, ob man überhaupt irgendwas versteht. Ich habe kurz überlegt, ob wir die Polizei fragen und ob wir ihre Mikrofone bekommen. Ich habe gehört, es ist neuerdings auch Vogue, dass die in Demos mitgehen und ihre Mikrofone zur Verfügung stellen. Verstehen die ersten drei Reihen immerhin was? Bitte Handzeichen geben. Ja, sehr schön. Ich mache kurz die Hinleitung zum Song. Vor zwei Jahren gab es hier die Nachttanz-Demo. Und es ging um die Neutoschule, die immer noch leer steht. Wir haben versucht, diese Neutoschule zu bekommen für ein soziokulturelles Zentrum. Was passiert? Michael Ebling meinte im Gespräch auch zu mir, ja, da kommen die Baubüros rein. Bisher ist halt nichts passiert. Wir hätten jetzt zwei Jahre lang schon längst diese Neutoschule haben können. Aber nein, jetzt gibt es am Zollhafen mittlerweile einen Sicherheitsdienst, weil das verkauft wurde. Man kann nicht mehr chillen in der Sonne. Schade, schade. Am Ende dieser Nachttanz-Demo wurde vor zwei Jahren die obere Ausstraße besetzt, beziehungsweise die Villa in der oberen Ausstraße 7. Und nachdem das vier Wochen besetzt war und dort Dinge passiert sind, die Leute das aufgeräumt haben, etwas, ein Gebäude, das jahrelang verfiel, wo nichts passiert ist, wurde es abgerissen, wurde geräumt, hunderttausende Euro gespendet, alle Leute, die geräumt wurden, haben nochmal 1000 Euro zahlen müssen oder sollten 1000 Euro zahlen, die Verfahren laufen teilweise noch. Aus diesem Grund habe ich ein Lied gemacht, das heißt Mainz wird Wiesbaden, und da gibt es einen Remix dazu und den hören wir jetzt, und ich hoffe, ihr versteht mich. Es brummt. Ja, bisher kein Beat. Es brummt nur. Nein, das ist nicht der Beat. Du musst den Mainz mit Wiesbaden Beat machen. Den hattest du in dem, ich glaube, iTunes. Ja. Nein, nein. Das ist ein anderes Lied. Mein Lied geht anders. Mein Lied ist mit mehr Snare. Das war auf dem Desktop. Nein, das ist auch nicht mein Lied. Auf dem Desktop. Guck mal, da unten rechts hattest du es. Ich weiß, wo es ist. Bald haben wir es. Es ist nur Verzögerung. Dankeschön, Herr Ebling. Mainz wird Wiesbaden, Luxuswohnungen, Omas, Stacheldraht und Schießscharten tötet alles ab, denn Leben ist ein Kapitalverbrechen. Wessen Stadt? Eure Stadt? Eure Stadt allein. Zollhafen check, Winterhafen check, Neutoschule check, auch das Meinungs muss weg. Rheinhof check, für das Peng wird's eng check. Alles, was nicht ausgeschlachtet werden kann, wird verdrängt. Schön habt ihr geräumt, habt ihr schön gemacht. Und jetzt gleich die Abrisskürze. können, denn es wäre ja wohl echt gelacht, wenn in Mainz mal was gehen sollte. Ohne dass ihr es gleich kaputt schlagt, weil hier ja schon das Leben tobt und wir war nicht genug haben, wieso nur ein Hubschrauber? Wieso kein Napalm? Ein verrottendes Gebäude plötzlich nutzen? Nö, ihr könnt nicht da bleiben, raus mit euch, weg mit euch. Die Handkehrsmafia schlägt zu. Jede Kultur abseits von Fastnacht ist hier höchstens zu Besuch und wird rausgeprügelt, wenn sie aufmuckt. Schaut den Hügel von Bauschutz. An der Ludwigstraße entsteht ein neues Riesenkaufhaus, das keine Sau braucht. Während die Mieten explodieren und trotzdem die halbe Stadt leer steht, weil wir, die hier wohnen, scheißegal sind im großen Schluss ausverkauft. Dankeschön, Herr Ebling. Mainz wird Wiesfarben, Luxuswohnungen, Omas, Stacheldraht und Schießscharten. Tötet alles ab, denn Leben ist ein Kapitalverbrechen. Wessen Stadt? Eure Stadt? Eure Stadt allein? Ja, geil. Jetzt hat Mainz eine Brache mehr, das hat's gebraucht. Die Ordnung siegt, die Straßen leer, im Gleichschritt gähnt der Weltenlauf. Das Rathaus ist einsturzgefährdet. Schmeißt diese Chaoten raus, räumt den Dom, schließt die Uni und sperrt den Mombacher Strand. Leben dafür nur, wer Geld hat, doch mein stirbt, wie geht fast nichts. Vor der Wahl sind wir kurz wichtig, jetzt Räumung, dann Abriss. Und weiter, hä? Was jetzt glaubt ihr, dass das Problem ist gelöst ist? Eines wird geschlossen und platt gemacht, eine einzige Ödnis und fast alle ziehen weg. Eine Stadt für Rentner und Touristen, 40.000 Studenten, die ihr Dasein im Dunkeln fristen. Kasematten zu, Bootshaus abgerissen, Hafengarten zu, Atelier Zukunft zu, Bauwagen abgewürgt. Wem gehört die Stadt? Wem gehört die Stadt? Wem gehört die Stadt? Wem gehört die Stadt? Wem gehört die Stadt? Wem gehört die Stadt? Wessen Stadt? Wessen Stadt? Dankeschön, Herr Ebling. Mainz wird Wiesbaden, Luxuswohnungen, Omas, Stacheldraht und Schießscharten. Tötet alles ab, denn Leben ist ein Kapitalverbrechen. Wessen Stadt? Unsere Stadt. Wessen Stadt? Unsere Stadt. So ist es. Vielen Dank. Mein Name ist Frau. Und jetzt geht's weiter. Kommt am Sonntag an ins Kuhkraft, da ist die Floßtour der Refugees mit Heinz Ratz. Und das wird gut. Okay, Leute, wir laufen dann weiter. Wir sind auch ein bisschen langsamer als gedacht. Die Polizei wird nervös. Die Leute wollen schlafen gehen. Es ist kein Platz für uns in unserer blöden Feierkultur. Also, weiter geht's.